Abschnitt 19 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel: Die schleswig-holsteinische Westküste von der Eider bis Hamburg-Altona, Teil 1. Die lange Küstenstrecke von der Eider bis Hamburg wird durch eine Anzahl von Eisenbahnlinien durchzogen, die meist in den letzten Jahrzehnten entstanden sind und viel dazu beigetragen haben, diese bis dahin ziemlich abgelegenen Lande dem Reiseverkehr zu erschließen. Die Hauptlinie, die Marsch- oder Westbahn, zweigt in Elmshorn von der Bahnlinie Altona-Wamdrup, der verkehrsreichsten Ader in den Herzogtümern, ab. Über Glückstadt, Itzehoe, Meldorf, Heide und Friedrichstadt erreicht sie Husum, Tondern und geht jenseits der Grenze in die Bahn nach Riepen über. Von Husum bis nach Jütland hinauf ist uns die Strecke ja schon bekannt geworden. An die Marschbahn schließen sich nun mehrere Zweiglinien an, so in Husum diejenige nach Eiderstedt, Garding über Tönning, die uns ebenfalls schon bekannt ist und die Marschbahn mit der Hauptlinie bei Jübeck verbindende Strecke. Bei Heide mündet ein weiterer Verbindungsstrang mit dieser letzteren, der bis nach Neumünster läuft, und bei Grünenthal den Kaiser-Wilhelm-Kanal vermittelst einer schönen Hochbrücke überquert, von der im Folgenden noch einiges gesagt werden soll. Nach Westen zu setzt sich diese Linie über Wesselburen bis nach Büsum fort. In St. Michaelisdonn steigen die Reisenden für Marne und den Friedrichskoog um. Eine andere, nur kurze Zweigbahn verbindet die Hafenanlagen des eben erwähnten Kanals an den Brunsbütteler Schleusen mit der Station St. Margarethen. Und von Itzehoe aus ist die Hauptlinie ebenfalls wieder über die Strecke Lockstedt-Kellinghusen-Vrist zu erreichen. Endlich besteht eine von Altona bis nach Wedel reichende Bahnlinie über die Ortschaften am rechten Elbufer. Der nördliche Teil unseres Gebietes gehört noch zum Kreis Schleswig, der hier weit nach Westen übergreift. Dann folgen Norderdithmarschen, Süderdithmarschen, Steinburg und Pinneberg. An der Zusammensetzung des Bodens nehmen sowohl Geest als auch Marsch teil, in dem von uns zu besprechenden Küstenareal in vorwiegender Weise die letztere, die aus einer größeren Menge der fruchtbarsten Köge besteht, so der Sophienkoog, der Kronprinzenkoog, der Friedrichskoog, so genannt nach König Friedrich dem VII. Von Dänemark, auf der früheren, jetzt zur Halbinsel gewordenen Insel Diksand, der Kaiser-Wilhelm-Koog und so fort. Daran schließen sich südlich die holsteinischen Elbmarschen, und zwar im Kreise Steinburg die im 12. Jahrhundert von Holländern und Flamländern eingedeichten Wilstermarsch und die Krempermarsch, und dann noch weiter nach Süden die Haseldorfer Marschen. An der Mündung der Treene in den Eiderstrom liegt Friedrichstadt mit 2350 Einwohnern, 1621 nach holländischer Art im Viereck mit regelmäßigen und gerade verlaufenden Straßen von Herzog Friedrich III. Von Gottorp gebaut. Die Hoffnungen ihres Begründers, dass sie einmal einer der ersten Handelsplätze in seinen Landen werden sollte, hat die Stadt im Laufe der Zeit unerfüllt gelassen. Ihre ursprünglichen Bewohner waren holländische Remonstranten, sogenannte Arminianer, die ihr Vaterland aus Glaubensgründen verließen, und in der Gegenwart noch gibt es hier eine remonstrantisch reformierte Gemeinde neben der lutherischen. In den verflossenen Jahrzehnten hat Friedrichstadt einen nicht unbedeutenden industriellen Aufschwung zu verzeichnen gehabt. Knochenmehl, Kunstdünger, Seifenfabriken. In der Kriegsgeschichte der Herzogtümer ist es durch den Kampf der am 4. Oktober 1850 zwischen den Dänen und den Schleswig-Holsteinern unter seinen Mauern ausgefochten wurde, der Friedrichstädter Sturm bekannt. Hier führt eine lange Brücke über die Eider. Ægidora, Ögisdyr, das heißt Meerestor, Tor des Meeresgottes Ægir, die wir bereits von Tönning her kennen. Schon auf holsteinischem Boden liegt das alte Lunden, ein Flecken in Norderdithmarschen mit 4000 Seelen in sandiger Gegend am Rande der Marsch. In den vergangenen Tagen des freien Dithmarschens war es einmal ein reicher und wichtiger Punkt für Handel und Verkehr. Nunmehr ist es ein stiller Ort. Joachim Rachel, der bekannte Satirendichter, hat im Jahre 1618 das Licht der Welt hier erblickt. Nicht weit davon ist das alte Kirchdorf Weddingstedt mit seiner dem heiligen Andreas geweihten Kirche, welche nächst derjenigen Meldorfs die älteste Dithmarschens ist. Heide mit 7500 Einwohnern ist die Hauptstadt Norderdithmarschens und war nach Meldorf die zweite der ehemaligen Bauernrepublik, in deren Gebiet wir uns befinden. Riesig, 27.000 Quadratmeter groß, ist der Marktplatz von Heide, auf dem seit 1434 die Landesversammlungen gehalten wurden. Auch heute herrscht noch rühriges Leben in der Stadt, welche sich rühmen darf, des Landes Schleswig-Holsteins größten Lyriker, den erst 1899 zu Kiel verstorbenen Dichter Klaus Groth, hervorgebracht zu haben. Westlich von Heide erhebt sich auf großen Werften das alte Wesselburen mit etwa 6500 Einwohnern, ein seines bedeutenden Kornhandels wegen wichtiger Ort. In der Geschichte der deutschen Literatur steht Wesselburens Name vorne an. Dort wurde am 18. März 1813 der Mann geboren, von düsterer Größ umwoben, der uns den Nibelungenhort zum zweiten Mal gehoben, der von der Tischlertochter Lied, das grause Lied gesungen, Dithmarschens Trotz und Mächtigkeit hat keinen so durchdrungen. Bartels. Ein einfaches Denkmal mit der Büste des Geistestitanen erinnert an Friedrich Hebbel. Das Haus seiner Eltern steht nicht mehr, wohl aber noch die ehemalige Kirchspielvogtei, in deren dumpfer Schreiberstube der Dichter geduldet und gelitten hat, bis er, einem jungen, freigelassenen Adler gleich, seinen Flug anheben konnte in die weite Welt, die er mit seinem Ruhm erfüllen sollte. Draußen an der See liegt Büsum, der alte Rest eines großen Kirchspiels, das in vergangenen Jahrhunderten südwestlich sich ausgedehnt hat, aber größtenteils von den Fluten verschlungen worden ist. Später setzte sich dafür wieder an einer anderen Stelle Land an, und mit der Zeit wurde Büsum mit dem festen Lande verbunden. Auf der ehemaligen, in der Gegenwart ebenfalls landfest gewordenen Insel Horst befindet sich ein vielbesuchtes Seebad. Es wird an der dortigen Küste der Krabbenfang in großem Maße betrieben, von Büsum allein zurzeit durch nicht weniger als 36 Fahrzeuge, denen sich im Sommer noch ein dazu erbautes Dampfschiff zugesellen wird. Büsum ist die Heimat des bekanntesten Chronisten aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts, Neocorus. Im Süden von Heide gelangen wir bei Hemmingstedt auf das bekannte Schlachtfeld vom Jahre 1500, auf welchem sich seit wenigen Monaten ein Erinnerungsdenkmal an den großen Sieg der Dithmarscher erhebt. Vor 40 Jahren wurde hier auch Erdöl gewonnen, das im Jahre 1856 bei Anlass einer Brunnenbohrung in den daselbst ziemlich nahe an die Erdoberfläche tretenden Kreideschichten zufällig entdeckt worden war. Das mit der Ausbeutung dieses Vorkommens beschäftigte Unternehmen stand längere Zeit hindurch in Blüte und das Erdöl von Heide erhielt sogar auf der Weltausstellung zu London im Jahre 1862 eine ehrenvolle Auszeichnung. Der Betrieb konnte wegen der immer mehr zunehmenden Konkurrenz des billigeren amerikanischen Petroleums später nicht mehr aufrechterhalten werden, und auch ein weiterer, im Jahre 1880 unternommener Versuch der Erdölgewinnung musste leider scheitern. Meldorf ist das vormalige Mehlentorp oder auch Mieletorp. Noch bis in das 16. Jahrhundert hinein besaß die Stadt einen Hafen, der aber nunmehr an eine halbe Meile von ihrem Weichbild entfernt ist. Das sehr gemütliche Städtchen zählt zurzeit etwa 4000 Einwohner und ist auf der Geest dicht am Marschrande erbaut. Schon um 1259 hatte Meldorf Stadtrecht erhalten, sank aber nach der Eroberung von Dithmarschen zum Flecken herab, um 1870 aufs Neue zum Range einer Stadt erhoben zu werden. Hier tagten in alten Zeiten die Landesversammlungen der Bauernrepublik. Man rühmt der Kirche Meldorfs nach, nunmehr die schönste in den schleswig-holsteinischen Landen zu sein, nachdem sie in den jüngst verflossenen Jahrzehnten einer gründlichen Reparatur unterworfen gewesen ist. Sie ist schon sehr alt, und der erste Bischof von Bremen, Willehard, soll sie um 780 begründet haben. Dann befindet sich in Meldorf noch der aus Lehe bei Lunden hierher gebrachte Pesel des ersten Dithmarschen Landvogts Markus Swin, mit wundervollen Schnitzereien und herrlichen Möbelstücken. Ferner ist auch die alte, berühmte, aus dem 16. Jahrhundert stammende Gelehrtenschule zu erwähnen, die sich heute noch des besten Rufes erfreut. Im Pastorate Meldorfs wurde der Reformator Heinrich von Zütphen gefangen genommen, um nach Heide gebracht und daselbst als Märtyrer verbrannt zu werden. Heinrich Christoph Boje, der bekannte Hainbunddichter, ist in Meldorf geboren. Und der weit berühmte Reisende Carsten Niebuhr, der Vater des Historikers, hat hier gelebt. Südwestlich von Meldorf, mitten im fetten Marschlande, an der Zweigbahn St. Michaelis-Donn-Friedrichskoog, liegt das große Kirchdorf, respektive der Flecken Marne. 2600 Einwohner, der bedeutenden Kornhandel treibt, für welchen der Neudorfer Hafen an der Elbe, südlich von Marne, von Bedeutung ist. Zwei große Männer des Landes sind hier zur Welt gekommen, der Germanist Karl Müllenhoff in Marne selbst und im ganz nahebei belegenen Fahrstedt der Theologe Klaus Harms, Weiland Probst in Kiel, und ein weithin bekannter Kanzelredner und Menschenfreund. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Klaus Missfeld.